Praise the Lord. Preist dem Herrn. Isn't God good? Ist Gott nicht gut? I say this all the time. God is good to Chad. Und ich sage das immer wieder. Gott ist gut zu Chad. I would encourage you to say that about yourself. Und ich würde dich ermutigen, das über dich selber zu sagen. I do. I say it all the time. Ich sage das ständig. Gott ist gut zu Chad. All I can do is look around at my life. Wenn ich mich umschaue in meinem Leben. And I just see grace, grace, grace, grace, grace. Dann sehe ich Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. That God's just good to Chad. God is good to Chad. Even when there's hard times and negative circumstances that come. Selbst wenn da schwere Zeiten sind und negative Umstände. All I can still say is God is good to Chad. Alles, was ich sagen kann, ist Gott ist gut zu Chad. Amen. Amen. So you need to say that about yourself. Und du musst das über dich selber sagen. God is good to me. God is good to me. God is good to me. God is good to me. All right, Luke chapter 5. Gut, Lukas Kapitel 5. Luke chapter 5 and in verse 17. Lukas 5, Vers 17. We're going to read this passage of scripture here. Wir werden diesen Abschnitt mal lesen. And this is about a paralyzed man who was brought to Jesus. Hier geht's um einen Gelähmten, der zu Jesus gebracht wurde. There's some wonderful truths here we can learn about. Und da ist eine wunderbare Wahrheit, die wir lernen können aus dieser Geschichte. And getting our perspective of healing in the right place. Um unsere Sichtweise auf Heilung in die richtige Position zu bekommen. So verse 17, it says it happened on a certain day. Und in Vers 17 heißt es, begab sich aber an einem Tag. As Jesus was teaching, there were Pharisees and teachers of the law sitting by. Dass er lehrte und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer. They had come out of every town of Galilee, Judea and Jerusalem. Die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. And the power of the Lord was present to heal. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed. Und sie Vier Männer tragen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Whom they sought to bring in and lay before Jesus. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. And when they could not find out how to bring him in, und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit hatten, fanden, ihn hineinzubringen, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down. Stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. With his bed through the tiling into the midst before Jesus. So verse 20 it says when he saw their faith. Und in Vers 20 heißt es, als er ihren Glauben sah. He said to him, man, your sins are forgiven you. Sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Now this is an interesting thing to say to someone who needs healing. Das ist eine interessante Aussage, wenn man das macht gegenüber jemandem, der Heilung braucht. Here's a man who's paralyzed. Da ist ein Mann, der ist gelähmt. He's brought to Jesus. Er wird zu Jesus gebracht. And Jesus doesn't say, man, you're healed. Und Jesus sagt nicht, Mann, du bist geheilt. He says, you're forgiven. Er sagt, deine Sünden sind vergeben. Well, in verse 21 it says the Pharisees they got upset. Und Vers 21 heißt es, die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Sie waren verärgert. They said, "Who is this who speaks blasphemies?" Und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Who can forgive sins but God alone? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? And when Jesus perceived their thoughts, da aber Jesus ihre Gedanken erkannte. He answered and said to them, antwortete er und sprach zu ihnen, why are you reasoning in your hearts? Was denkt ihr in euren Herzen? Which is easier to say? Was ist leichter zu sagen? Your sins are forgiven you. Deine Sünden sind dir vergeben. Or to say, rise up and walk. Oder zu sagen, steh auf und geh umher. So Jesus says, which one's easier? Jesus sagt also, was ist leichter? To be forgiven or to be healed? Vergebung zu empfangen oder Heilung? Now, if we were to look at our normal world, wenn du jetzt so in unsere normale Welt hineinschaust, if we would look at what's normal even in the church, und uns dir anschaust, was normal ist selbst in der Gemeinde, and you were to ask people, und du würdest Leute fragen, which is easier, was ist leichter, forgiveness, Vergebung, or healing, oder Heilung. Almost every single person would say forgiveness. Fast jeder würde wahrscheinlich sagen Vergebung. But Jesus is putting forgiveness and healing on the same scale. Same level. Aber Jesus bringt Vergebung und Heilung auf dieselbe Ebene. Like if you were to take an old-timey scale, like a weighted scale. So wie wenn du so eine altmodische Waage nehmen würdest. And you put forgiveness on one side and healing on the other. Vergebung auf eine Seite legst und Heilung auf die andere. Jesus says that they would be the same. Jesus sagt, das wäre ausgeglichen. Das ist das Gleiche. But in most of our eyes, aber in unseren Augen, forgiveness would be here, Vergebung wäre hier, and healing would be here, und Heilung wäre hier, because we view forgiveness as a small thing, weil wir denken, Vergebung ist eine kleine Sache, and healing is a big thing, und Heilung ist eine ganz große Sache. Why is that? Warum? Because when someone is forgiven, we don't have to see that. Weil wenn jemand Vergebung empfängt, das müssen wir nicht sehen. When it comes to healing, we're looking at this body. Wenn es zur Heilung kommt, dann schauen wir uns den Körper an. And for us, this body is a big deal. Und der Körper, das ist für uns eine große Sache. Now I can prove the point to you. Und ich kann dir diesen Punkt beweisen. When's the last time? Wann war das letzte Mal, that you called all of your friends, dass du all deine Freunde angerufen hast? Your church called everyone together, deine Gemeinde hat alle zusammengerufen. And said, we need everybody to be praying. Und haben gesagt, oh, wir müssen jetzt alle beten. Because Fred sinned really bad. Weil Fred wirklich schlimm gesündigt hat. We need to be praying really hard. Oh, jetzt müssen wir ganz, ganz doll beten. Because we need to get God, denn wir müssen Gott dazu bringen, to forgive Fred, dass Fred vergibt. How many times have people done that? Wie oft haben wir sowas gemacht? We have prayer groups. Oh, wir haben Gebetsgruppen. Praying, beten, begging God, und betteln Gott an, to forgive someone, jemanden zu vergeben. That doesn't happen, does it? Das machen wir nicht, oder? But when's the last time? When's the last time you had a group of people come together? Wann war das letzte Mal, dass du eine Gruppe zusammengerufen hast? Churches began to pray. Die ganze Gemeinde hat gebetet. Friends and family began to pray. Freunde und Familie haben gebetet. And said, we need to pray. Und gesagt, wir müssen beten. Because we need to get God. Denn wir müssen Gott dazu bringen. To heal Fred. Fred zu heilen. Because Fred's been diagnosed with cancer. Denn Fred hat eine Krebsdiagnose. When does that happen? All the time. Ständig passiert sowas. Ständig. Now let me ask you a question. Jetzt lass mich dir eine Frage stellen. Why are we not getting groups together to pray for forgiveness? Warum tun wir die Gruppen nicht zusammenrufen, um für Vergebung zu beten? But we're doing it for healing. Aber wir machen das mit Heilung. Because we view forgiveness as something small. Denn wir wissen, Heilung ist eine kleine Sache. We view healing as something big. Vergebung ist eine kleine Sache, aber Heilung ist eine große Sache. Or you could say it like this. Oder du könntest es auch so sagen. I am righteous enough. Ich bin gerecht genug. To deal with the forgiveness piece on my own. Um Vergebung zu empfangen für mich alleine. But when it comes to the healing piece. Aber wenn es um Heilung geht. I'm not good enough. Da bin ich nicht gut genug. Now think about this. Denk mal bitte drüber nach. I'm going to get you to think. Forgiveness, Vergebung, is dealing with your eternity. Da geht's dein ewiges Schicksal. It's dealing with your fellowship and relationship with God. Da geht's deine Beziehung und deine Gemeinschaft mit Gott. That's a big deal. Das ist eine große Sache. And healing is dealing with your body. Und Heilung geht's nur deinen Körper. Which is temporary. Das ist nur vorübergehend. In reality, in der Realität, if one should be a big deal and one should be a small one, wenn irgendwas eine große Sache sein sollte, das andere eine kleine, forgiveness should be the big deal. Dann sollte Vergebung doch die große Sache sein. And healing should be the little one. Und Heilung die kleine Sache. But Jesus said they're the same. Aber Jesus sagt, es ist das Gleiche. But we've made one to be small. Aber wir haben eine klein gemacht and one to be big. Und das andere haben wir zu was Großem gemacht. Why? Warum? Because this is more real to us. Weil das hier realer für uns ist. Come on. This physical world is more real to us. Diese physische Welt ist realer für uns than the world that we're from. Als die Welt, zu der wir eigentlich gehören. Now see, the Israelites understood something. Schau, die Israeliten haben was verstanden. Because according to their covenant with God, weil sie den Bund hatten mit Gott. As long as they did not sin, sie wussten, solange sie nicht sündigen, they couldn't get sick. Konnten sie auch nicht krank werden. Nothing could touch them. Nichts konnte sie anrühren. We're going to talk about this tonight. Darüber werden wir heute Abend sprechen. But they understood their covenant with God. Aber sie haben ihren Bund mit Gott verstanden. And so Jesus looks at this man and says, "You're forgiven." Und Jesus guckt also diesen Mann an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. And when Jesus said, "You're forgiven," und als Jesus sagte, deine Sünden sind vergeben, it was the very same thing as saying, "You're healed." Das ist das Gleiche wie als er sagen, du bist geheilt. Ja. So when Jesus said, "You're forgiven," als Jesus also sagte, dir ist vergeben, the Pharisees get all mad. Und die Pharisäer da ganz wütend drüber werden. They said, "Who can forgive sins but God alone?" Und sagen, wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? And Jesus said, "Which one is easier to say?" Da sagt Jesus, was ist leichter zu sagen? Your sins are forgiven. Deine Sünden sind vergeben. Or rise up and walk. Oder steh auf und geh. But so that you would know that the Son of Man, aber damit ihr wisst, has the power on earth to forgive, dass der Sohn des Menschen auf der Erde die Kraft hat zu vergeben. Sage ich, rise up, take up your bed and walk. Steh auf, nimm dein Bett und geh. And the man got up healed. Und der Mann ist aufgestanden und war geheilt. You see, Jesus was proving, Jesus hat bewiesen, that when you deal with a sin problem, dass wenn du dich um die Sündensache kümmerst, you automatically deal with the sickness problem. Dann kümmerst du dich automatisch damit auch um die Krankheitssache. So we see a couple of things from this story. Also wir sehen da ein paar Aspekte in dieser Geschichte. That forgiveness, Vergebung, it is not bigger than healing. Ist nicht größer als Heilung. They're both the same. Es ist beide das gleiche. One is not harder than the other. Das eine ist nicht schwieriger als das andere. It also shows us this. Und es zeigt uns auch, how you do forgiveness is how you do healing. Wie du mit Vergebung umgehst, so gehst du auch mit Heilung um. And it also shows us, und es zeigt uns auch, that when you remove the sin problem, dass wenn du das Sündenproblem wegnimmst, that you remove the sickness problem, dass du dann auch das Krankheitsproblem wegnimmst. Or you could say it like this, that sickness, oder du könntest auch so sagen, was a byproduct, dass Krankheit ein Nebenprodukt von Sünde ist. Now under the old covenant, im alten Bund, The law was this, that if you sin, war das Gesetz folgendermaßen, wenn du gesündigt hast, then sickness and disease can come into your life. Konnten Krankheit und Gebrechen in dein Leben kommen. But under the new covenant it changed. Aber im neuen Bund hat sich das geändert. Because under the new covenant you and I we died to sin. Denn im neuen Bund sind du und ich der Sünde gestorben. Look, let me show you. Lass mich es dir zeigen. Let's look at Romans. Schauen wir mal in den Römerbrief. Chapter 6. Kapitel 6. Romans chapter 6 and in verse 6. Römer 6, Vers 6. Says knowing this that our old man was crucified with him. Da heißt es, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. That the body of sin would be done away with. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. That we would no longer be a slave of sin. So dass wir der Sünde nicht mehr dienen oder nicht länger Sklave der Sünde sind. For he who has died, denn wer gestorben ist, has been freed from sin. Der ist von der Sünde freigesprochen. Remember yesterday when we were talking about some of this? Erinnert euch, gestern haben wir über ein paar von diesen Dingen gesprochen. We died with him. Wir sind mit ihm gestorben. When we died with him, und als wir mit ihm starben, We also died to sin. Sind wir auch der Sünde gestorben. Now remember, Jesus was dealing with a sin problem with the paralyzed man. Erinnert euch, Jesus hat sich um das Sündenproblem gekümmert bei diesem Gelähmten. And he said, when he was saying that you're forgiven, he's also telling him you're healed. Und als er ihm sagte, dir ist vergeben, hat er ihm gleichzeitig auch gesagt, du bist geheilt. Well, under the new covenant, unter dem neuen Bund, it wasn't about my sin. Geht's nicht um meine Sünde. It was the sin of Adam that I was connected to. Sondern es geht um die Sünde Adams und damit war ich verbunden. And when I was born again, und als ich von neuem geboren wurde, I was unplugged from the source of sin. Wurde ich getrennt von der Quelle von Sünde. You could say that sin was like the root. Du könntest sagen, dass Sünde wie die Wurzel war. And sickness and disease were the fruits that came from the root. Und Krankheit und Gebrechen waren die Früchte, die aus dieser Wurzel hervorkamen. Well, when I was born again, aber als ich von neuem geboren wurde, I died to the source. Bin ich dieser Quelle gestorben. You could say that Jesus cut off the root. Man könnte auch sagen, Jesus hat die Wurzel abgeschnitten. And then he grafted me into a new root. Und dann hat mich eingepflanzt und verbunden mit einer neuen Wurzel. A root of righteousness. Nämlich der Wurzel der Gerechtigkeit. So that now new fruits would grow. Damit jetzt neue Früchte wachsen. See, I died to sin. Also ich bin der Sünde gestorben. And he said, because I died to sin. Und es heißt, weil ich der Sünde gestorben bin. I'd no longer be a slave of sin. Bin ich nicht länger ein Sklave der Sünde. And it says, for he who has died has been freed from sin. Denn es heißt, wer gestorben ist, ist frei von der Sünde. Well, in the story of the paralyzed man. In der Geschichte von dem Gelähmten. Again, Jesus showed us that sin and sickness were the same. Hat Jesus uns erneut gezeigt, dass Sünde und Krankheit das gleiche ist. So really anywhere you see the word sin, das heißt, wo immer du das Wort Sünde siehst, you could substitute it with the word sickness. Könntest du es eigentlich ersetzen auch mit dem Wort Krankheit? And you're not adding to or taking away from scripture. Und da fügst du der Schrift nicht irgendwas hinzu oder nimmst irgendwas weg. So you could really read verse 7 like this. Also könnte man Vers 7 auch so lesen. For he who has died has been freed from sickness. Denn wer gestorben ist, der ist auch von der Krankheit freigesprochen. No longer a slave to sickness. Nicht länger ein Sklave der Krankheit. Because I'm no longer connected to sin. Weil ich nicht länger mit Sünde verbunden bin. See, when I got born again, Jesus unplugged me from the source, als the flow ich von neuem geboren wurde, hat Jesus mich getrennt von dieser Quelle der Sünde. And because sin can no longer flow in my life, und weil Sünde nicht länger in meinem Leben fließen kann, then the byproducts can't flow in my life either. Deshalb kann auch das Nebenprodukt der Sünde nicht länger fließen in meinem Leben. Now some people would say, well, but what if I sin? Jetzt sagen Leute natürlich, ja, was ist denn, wenn ich sündige? Well, I've got good news for you. Na, habe ich gute Neuigkeiten für the dich. Covenant that we have, in dem Bund, den wir haben, it's based on what Jesus did, not what you did. Der ist gegründet auf das, was Jesus getan hat, nicht auf dem, was du getan hast. That's good news. Das ist gute Nachricht. See, under the old covenant, it was based on their works. Im Alten Testament war das gegründet auf ihre Werke, auf das, was sie getan haben. Under the new covenant, it's based on Jesus's works. Unter dem neuen Bund ist alles gegründet auf das, was Jesus getan hat. Now it's not a license to just go live a life of sin. Ja, das ist jetzt keine Lizenz, ein Leben der Sünde zu leben. Because when you truly understand what Jesus did for you, da wenn du wirklich verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, it makes you love him. Das bringt dich dazu, ihn so sehr zu lieben. And it makes you want to do everything you can to please him. Und das bringt dich dazu, alles zu tun, was du kannst, um ihm zu gefallen. That you wouldn't want to do anything to disappoint him. Du willst dann nichts mehr tun, was ihn irgendwo enttäuschen wird. And you would not want to do anything. Und du willst nichts tun, that takes his sacrifice in vain. Das sein Opfer umsonst macht. Also, ja. So do you good to read these scriptures like that? Und so sollten wir diese Schriftstellen lesen. Because I died to sin, weil ich der Sünde gestorben bin, I'm no longer a slave of sickness. Bin ich nicht länger ein Sklave von Krankheit. Because I died to sin, weil ich der Sünde gestorben bin, I was freed from the byproducts. Bin ich frei auch von dem Nebenprodukt. See, it's like these electrical plugs. Schau, das ist wie mit diesen elektrischen Kabeln. They're plugged into the electric socket. Die sind da eingesteckt in die Steckdosen. And there's power flowing through those cords. Und da fließt Energie durch diese Kabel. And that's the way it was for us. Und so war es auch bei uns. That we were connected to the first Adam. Als wir verbunden waren mit dem ersten Adam. And because we were connected to the first Adam, und weil wir verbunden waren mit dem ersten Adam, the sin that came into the world, als die Sünde, die in die Welt kam, it came because of him. Die kam wegen ihm. And so everyone that's born into this world, und jeder, der in diese Welt hineingeboren, every single person, jede einzelne Person, is connected to that first Adam, ist verbunden mit diesem ersten Adam. And so that's why sickness and disease is just flows and it's normal. Und deshalb fließt dann auch Krankheit und Gebrechen und das ist normal. But aber when I was born again, als ich von neuem geboren wurde, I died with Christ, bin ich mit Christus gestorben. And what Jesus died to, I died to. Und der Sache, der Christus gestorben ist, bin auch ich gestorben. And through salvation, durch die Errettung, he unplugged me, hat er mich abgetrennt. Er hat den Stecker gezogen. He pulled the plug. Er hat den Stecker gezogen. So that what was flowing, so dass das, was bis jetzt geflossen ist, can't flow anymore, nicht mehr fließen kann. And then he plugged me into him. Und dann hat mich eingesteckt in sich. Through the first Adam, death was flowing. Durch den ersten Adam ist der Tod geflossen. But through the last Adam, life is flowing. Aber durch den letzten Adam fließt das Leben. See, I'm no longer a slave to sin. Ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde. See, that even tells you this. Und das sagt dir Folgendes. And this is where people get really quiet. Und da werden die Leute dann wirklich still. So what's a slave? Was ist ein Sklave? Means you have no control, you have no say. Ein Sklave hat kein Mitspracherecht, er hat keine Kontrolle. You have to do what you're told to do. Du musst tun, was dir gesagt wird. But he says you're no longer a slave to sin. Und es heißt hier, du bist nicht länger ein Sklave der Sünde. That means sin can no longer tell you what to do. Das heißt, Sünde kann dir nicht länger sagen, was du tun sollst. That means that when you get in Christ, das bedeutet, wenn du in Christus hineinkommst, it's possible, dann ist es möglich, to never sin again, nie wieder zu sündigen. Now, I don't know of anybody that has it or no, hasn't. Ich kenn jetzt niemanden, bei dem das so gewesen ist. But he's telling you it's possible. Aber er sagt dir, es ist möglich. Why is that? Warum? Because it's a choice. Weil es eine Entscheidung ist. Come on, let's just be real. Lass uns mal hier ganz real sein. Sin is a choice. Sünde zu sündigen ist eine Entscheidung. It's a choice. Es ist eine Entscheidung. And Satan cannot tell me what to do. Und Satan kann mir nicht vorschreiben, was ich tue. He cannot make me do anything. Er kann mich nicht dazu zwingen, irgendwas zu tun. All he can do is bring temptations. Alles, was er tun kann, ist Versuchungen. He can bring deceptions. Betrug zu bringen. But he cannot make me sin. Aber er kann mich nicht zwingen zu sündigen. Why? Because I'm no longer a slave. Warum? Weil ich nicht länger ein Sklave bin. In Christ now I'm the master. In Christus bin ich jetzt der Herr. In Christ now I'm the one that makes the choice. In Christus bin ich jetzt derjenige, der die Entscheidung trifft. I can no longer say, ich kann nicht länger sagen, I can't control it. Oh, ich kann nichts dafür. I can't control my temper. Ich hab's nicht unter Kontrolle. Ich hab mein Temperament nicht unter Kontrolle. I'm the one that's in control. Ich bin derjenige, der die Kontrolle hat. I'm no longer a slave. Denn ich bin nicht länger ein Sklave. Well, if I'm no longer a slave to sin, wenn ich nicht länger ein Sklave der Sünde bin, then I'm no longer a slave to sickness either. Dann bin ich auch nicht länger ein Sklave der Krankheit. That tells me two things. Und das zeigt mir zwei Sachen. That when I get in Christ, dass wenn ich in Christus hineinkomme, it's possible, dann ist es möglich, to never sin again, nie wieder zu sündigen, and to never be sick again, und nie wieder krank zu sein. Because I'm the master. Denn ich bin der Herr. But the thing is, it's right here in the Bible. And schau, das ist direkt hier in der Bibel. And it's all throughout the New Testament. Und du findest es durchs ganze Neue Testament hindurch. See, this is where it takes a shift, a change in our mindset. Weißt du, hier verändert sich dann unsere Sichtweise. Because in most churches all around the world, denn in den meisten Gemeinden überall auf der Welt, They're telling you, don't sin. Die sagen dir, hör auf zu sündigen. And they're giving you tips on how not to sin. Und dann geben sie dir Tipps, wie du nicht mehr sündigen musst. But see, if all you do is talk about sin, aber wenn alles, was sie tun, ist darüber zu reden, wie du aufhörst, über Sünde zu reden, all you produce are Christians that are really good sinners. Dann produzierst du einfach nur Christen, die richtig gute Sünder sind. But they know how to confess their sin. Aber sie wissen, wie man seine Sünden bekennt. But if you begin to teach people who they really are in Christ, aber wenn du anfängst, Leute zu lehren, wer sie wirklich sind in Christus, you begin to teach them that they're the righteousness of God, dass sie die Gerechtigkeit Gottes sind, those things that control them, diese Dinge, die sie kontrollieren, those things will just begin to fall off. Die fallen von ihnen ab. You see, you were never designed by God to deliver yourself. Du bist nie von Gott dazu geschaffen worden, dich selber zu befreien. God never designed salvation for you to work to set yourself free. Gott hat Errettung nie in so einer Art und Weise geschaffen, dass du daran arbeiten musst, dass du selber frei wirst. Nor to heal yourself either. Und auch nicht, dass du dich selber heilst. This thing of being set free of sin and sickness. Diese Sache, dass du freigesetzt bist von Sünde und von Krankheit. This came by getting in him. Das kam dadurch, dass du in ihn hineingekommen bist. Because in Christ, denn in Christus, there is no sin, gibt es keine Sünde, there is no sickness, und keine Krankheit. And I am his body, und ich bin sein Leib. He is the head, er ist das Haupt. He is the vine, er ist der Weinstock. I am the branch, ich bin die Rebe. Come on, start putting the pieces together. Bitte bring doch mal diese Puzzleteile zusammen. Of his fullness we have received. Aus seiner Fülle haben wir empfangen. And grace for grace. Gnade um Gnade. Those things that used to control me. Die Dinge, die mich kontrolliert haben. I'm dead to those. Die mich beherrscht haben. Ich bin tot für diese Dinge. So remember, forgiveness. Also erinnere dich bitte, Vergebung. It really is this thing called righteousness. Es ist eigentlich diese Sache, die wir Gerechtigkeit nennen. You becoming right with God. Du wirst richtig in den Augen Gottes. Is that not what forgiveness is all about? Ist das nicht, worum es geht beim Thema Vergebung? That when the sin is forgiven and removed, dass wenn deine Sünde vergeben und entfernt wurde, that it makes you right with God. Dass du dann richtig bist in den Augen Gottes. What Jesus shows in the story with the paralyzed man. Was Jesus hier zeigt, eine Geschichte mit dem Gelähmten. That when forgiveness comes, ist, dass wenn Vergebung kommt, healing is there. Auch Heilung da ist. Because the source of the problem, sin, denn die Quelle des Problems, Sünde, when that's removed, wenn das entfernt ist, then the sickness and disease is removed. Dann ist auch Krankheit und Gebrechen entfernt. Well, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2. Korinther 5 Vers 17. Says therefore if anyone is in Christ, he's a new creation. Da heißt es darum, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. All things have passed away and all things have become new. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. And in verse 21, und in Vers 21, says he made him who knew no sin to be sin for us. Heißt es denn, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. That we would become the righteousness of God in Christ. Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So notice that when I receive Jesus, also bemerke bitte, jetzt wenn ich Jesus empfange, I became righteous. Als ich Jesus empfing, wurde ich gerecht oder gerechtfertigt. Righteousness is not just a possession that I have. Gerechtigkeit ist nicht nur etwas, was ich besitze. It's who I am. Sondern das ist, was ich bin. It's a part of my identity. Das ist Teil meiner Identität. I become the righteousness of God. Ich werde zur Gerechtigkeit Gottes. That means in the very same way that God is right. Das heißt, in der gleichen Art und Weise, wie Gott richtig ist, tadellos, I'm right. Bin ich richtig, also tadellos. Now that's a bold statement. Das ist eine kühne Aussage. But it's right here. Aber das steht wörtlich hier. You see, God cannot unite himself. Gott kann sich nicht verbinden with something that's not as holy as him, mit etwas, was nicht so heilig ist wie er, that's not as righteous as him, was nicht so gerecht ist wie er. He cannot unite himself, er kann sich nicht vereinigen with someone that even has the smallest, mit etwas, was nur das winzigste, the smallest little flaw, den winzigsten, kleinsten Fehler hat. But see, this is why in Christ you become perfect. He makes you perfect. Und deswegen werden wir in Christus wirklich vollkommen. In Colossians chapter 2, verse 9 and 10. In Kolosser 2, Vers 9 und 10. Says that Jesus is the fullness of the Godhead bodily. Da heißt es, dass Jesus die, dass in Jesus die Fülle der Gottheit wohnte. And you are complete in Him. Und du bist vollendet in ihm. Remember Jesus' prayer in John 17? Erinnert euch an das Gebet von Jesus in Johannes 17. He said, Father, I pray. Er sagte, Vater, ich bete, they would be one as we are one, dass sie eins seien, so wie wir eins sind. That they would be made perfect in one, dass sie vollkommen sind in dieser Einheit. See, this is why it says in Romans chapter 8 and verse 1. Deshalb heißt es in Römer 8 Vers 1. There is no condemnation. Es gibt nun keine Verdammnis mehr. To those who are in Christ Jesus. Für die, die in Christus Jesus sind. Think about that. Denk mal darüber nach. When I get in Christ. Wenn ich in Christus hinein. In Him I am so perfect. In ihm bin ich so perfekt. I am so complete. So vollständig. I am so right. So gerecht. There's nothing to condemn me. Da gibt's nichts, was mich verdammen könnte, verurteilen könnte. That's free. Das ist Freiheit. That's freeing right there. Das ist befreiend. There's nothing to condemn me. Da gibt's nichts, was mich verdammen könnte. And that's not saying that we don't make mistakes. Und das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. No, we're not growing in our salvation. Dass wir nicht wachsen in unserem Heil. But even though we're working out our salvation. Aber selbst während wir unser Heil, unsere Rettung bewirken. God still sees us as perfect. Sieht Gott uns als perfekt. Because we're right. Denn wir sind gerecht. We're the righteousness of God wir in Christ. Sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus. So now, let's bring it over to the healing piece. Und jetzt bringen wir das mal auf die Heilungsseite. 1 Peter chapter 2 and verse 24. 1. Petrus 2, 24. This is probably one of the most well-known scriptures in the Bible about healing. Das ist vielleicht eine der bekanntesten Stellen in der Bibel über Heilung. I want you to look at this scripture very carefully. Und ich möchte, dass du dir diese Schriftstelle sehr, sehr sorgfältig anschaust. And all the things we've looked at to this point, we're going to put it together with this scripture. Denn alles, was wir bis zu diesem Punkt gesagt haben, werden wir jetzt zusammenfassen in dieser Schriftstelle. Verse 24 says, "Who his own self bore our sins in his body on the tree." Da heißt es nämlich, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Look at the next phrase. Schau mal den nächsten Teil an. We having died to sin. Damit wir den Sünden gestorben. So because of what Jesus did. Wegen dem, was Jesus getan hat. We died to sin. Sind wir der Sünde gestorben. Now remember we saw in Romans chapter 6. Wir haben es in Römer 6 gesehen. We died to sin. Wir sind der Sünde gestorben. We're no longer a slave to sin. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5:21. We are the righteousness of God. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Because sin has been removed. Denn die Sünde wurde weggetan. I'm right. Und ich bin jetzt gerecht. He says we died to sin. Und es heißt, wir sind der Sünde gestorben. So we would live for righteousness. Damit wir der Gerechtigkeit leben mögen. By whose stripes you were healed. Durch seine Wunden. Seid ihr heil geworden. Now remember, Jesus said, sin showed us that sin was the source and sickness was the byproduct. Erinnert euch, Sünde war die Wurzel und Krankheit war dann das Nebenprodukt, das Produkt aus der Wurzel. And when the man was forgiven, he was healed. Und als der Mann Vergebung empfing, wurde er auch geheilt. And yet Peter's showing us here under the new covenant. Und jetzt zeigt uns Petrus hier im neuen Bund, that when I died to sin, dass wenn ich der Sünde sterbe, because of righteousness, wegen der Gerechtigkeit, healing is the byproduct. Dann ist Heilung das Nebenprodukt. And yet this is not something I'm trying to earn. Das ist nicht etwas, was ich versuche mir zu verdienen. that if righteousness is a part of my identity, denn wenn Gerechtigkeit Teil meiner Identität ist, then healing is a part of my identity. Dann ist auch Heilung ein Teil meiner Identität. You can say it like this. Du könntest es auch so sagen. Healing, Heilung, it is a present possession of mine. Ist etwas, was ich gegenwärtig besitze. See, throughout the church, durch die Gemeinde hindurch, we hear this, that healing is a promise of God. Hören wir, dass Heilung eine Verheißung Gottes ist. Not for the Christian. Nicht für den Gläubigen. Healing is a reality for the Christian. Heilung ist eine Realität für den Gläubigen. See, if it's a promise, es ist eine Verheißung. I don't have it. Wenn es eine Verheißung ist, dann and habe I'm ich waiting es on it. Dann warte ich drauf. But this is telling me who I am. Aber das hier sagt mir, wer ich bin. Not what I need to get. Nicht, was ich bekommen muss. Think about it. Denk mal drüber nach. Look at the story of Jesus and the paralyzed man. Schau dir die Geschichte an von Jesus und dem Gelähmten. And all throughout Paul's letters to the churches. Und dann durch alle Briefe, die Paulus an die Gemeinden geschrieben hat. He's telling them over and over and over again. Er sagt ihnen immer und immer und immer wieder. You died to sin. Ihr seid der Sünde gestorben. You died to sin. Ihr seid der Sünde gestorben. You died to sin. Ihr seid der Sünde gestorben. Now this is something interesting. Und das ist was Interessantes hier. I've been asking this question a lot in America. Und diese Frage habe ich oft gefragt in Amerika. And I haven't gotten anyone to give me the answer. Und ich habe noch niemanden gefunden, der mir eine Antwort geben konnte. But this is a question I've been asking. Folgende Frage habe ich gestellt. Where did the Apostle Paul teach the believer how to receive their healing? Wo hat der Apostel Paulus Gläubige gelehrt, ihre Heilung zu empfangen? The Apostle Paul wrote 2/3 of the New Testament. Der Apostel Paulus hat 2/3 des Neuen Testaments geschrieben. Healing is a major, major piece of redemption. Und Heilung ist ein großer, großer Teil der Rettung. But not one time does Paul address it to the church. Aber nicht ein einziges Mal schreibt Paulus darüber an die Gemeinden. He never teaches them how to receive their healing. Er hat nie sie gelehrt, wie sie ihre Heilung empfangen. Why is that? Warum? Let me ask you another question. Lass mich dir noch eine Frage stellen. Why is the spirit-filled charismatic churches today? Warum gibt es geistgefüllte charismatische Gemeinden heute? The ones who do believe in healing. Die in Heilung glauben. The ones who will talk about it. Die darüber sprechen. Why are we spending most of our time teaching Christians how to receive their healing? Warum verbringen wir so viel Zeit, Christen zu lehren, wie sie ihre Heilung empfangen können? Instead of telling them who they are. Anstatt ihnen zu sagen, wer sie sind. Peter's not telling you something that you need to get. Petrus spricht hier nicht über etwas, was wir bekommen müssen. He's telling you who you are. Sondern er sagt uns, wer wir sind. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That most of the church today, dass der Großteil der Gemeinde heute, is just like Eve standing in that garden. So wie Eva ist, die in diesem Garten steht. She's looking at that tree. Sie schaut auf diesen Baum. And she's been listening to the devil. Sie hört dem Teufel zu. That if you'll just do this, wenn du das tust, you'll become like God. Wirst du sein wie Gott. But she already was. Aber sie war schon wie Gott. But because she didn't know who she was, aber sie wusste nicht, wer sie ist. She didn't know what she had. Und deshalb wusste sie nicht, was sie hatte. So she began to work to get, und deshalb hat sie angefangen zu arbeiten und das zu bekommen, what she already had, was sie schon hatte. And as a result, und als Ergebnis, she lost what she had, hat sie verloren, was sie hatte. What's the possibility that the church is in the very same place as Eve today? Wie stehen die Chancen, dass die Gemeinde an dem gleichen Punkt ist wie Eva damals? Looking at this body, auf diesen Körper schaut, and allowing this body to tell me who I am, und zulässt, dass dieser Körper mir sagt, wer ich bin, and what I have, und was ich habe. And because the body tells me that I don't have it, und weil der Körper mir sagt, ich habe es nicht, I start trying to do all these things to try to get. Deswegen versuche ich jetzt all diese Dinge zu tun, um es zu bekommen. What God has already made me in Christ. Das, was Gott schon, wozu Gott mich schon gemacht hat in Christus. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? The only thing I need to do, dass das Einzige, was ich tun muss, is to know who I am, ist zu verstehen, wer ich bin. You see, many people have turned 1 Peter 2:24 into a job. Weißt du, viele Leute, die machen 1. Petrus 2:24 zu einem Job, zu einer Aufgabe. We've turned it into a job description. Wir haben das zu einer Aufgabenbeschreibung gemacht. Instead of a personal identification. Anstatt zu einer persönlichen Identifikation. That if I am right, wenn ich Recht habe, I'm no longer a slave to sin. Wenn ich gerecht bin, dann bin ich nicht länger ein Sklave der Sünde. Then I can no longer be a slave to sickness. Dann kann ich auch nicht länger ein Sklave der Krankheit sein. Then I'm dead to it. Dann bin ich tot für die Krankheit. Now see, that is a radical shift in thinking. Und das ist eine radikale Richtungsänderung in unserem Denken. It's a total shift in our thinking, even in the church. Eine völlige Veränderung in unserem Denken, selbst für die Gemeinde. We're okay. We're somewhat okay with thinking about the sin piece. Es ist irgendwie okay für uns, wenn es zu diesem Thema Sünde kommt. That I have a choice when it comes to sin. Dass ich eine Entscheidung habe, wenn es zum Thema Sünde kommt. Dass ich eine Wahl habe. Well, why would I not have a choice when it comes to sickness? Warum sollte ich dann keine Wahl haben, wenn es zum Thema Krankheit kommt? If I'm a master over the source, wenn ich Herr bin über die Quelle, why would I not be a master over the byproduct? Warum sollte ich dann nicht auch Herr sein über das Nebenprodukt? Just think about it. Denk mal drüber nach. We don't think the sin thing is forgiveness piece is hard. Wir denken nicht, dass dieser Vergebungsteil so schwer ist. So what do we do? Was machen wir? Well, we just deal with it on our own. Ja, right? Wir kümmern uns dann selber drum. Also, ja. When you sin really bad, wenn du wirklich versagt hast, gesündigt hast, rarely do you go to a friend or a pastor, dann gehst du selten zu einem Freund oder einem Pastor, say, I need you to pray with me, und sagst, oh, du musst mit mir beten. I need God to forgive me. Ich brauche Gottes Vergebung. Rarely does that happen. Das passiert selten. Because I believe that my relationship with God, denn ich glaube, dass meine Beziehung mit Gott, it's good enough, gut genug ist, that I'm bold enough to go to him, dass ich kühn genug sein kann, zu ihm zu gehen, in the area of forgiveness, in dem Bereich der Vergebung, and that he'll take care of that, und dass er sich darum kümmert. But when it comes to the healing piece, aber wenn es zu dem Teil der Heilung kommt, rarely, selten, rarely do we handle it that way. Selten gehen wir damit auf diese Art und Weise um. Now I'm not saying it's wrong for us to go to people. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, zu anderen zu gehen. I'm not saying that at all. Ich sage das überhaupt nicht. But when it comes to the area of healing, aber wenn es zum Thema Heilung kommt, what are you going to do? Was wirst du tun? If you're out in the middle of nowhere, wenn du mitten im Nirgendwo bist, something happened, und etwas passiert, and you can't find anybody to pray for you, und du kannst niemanden finden, der für dich betet. Or your pastor won't take your phone call anymore. Oder dein Pastor dein Anruf nicht mehr beantwortet. It's just you and God. Dann ist es nur noch du und Gott. What are you going to do? Was machst du dann? How you do forgiveness is how you do healing. So wie du mit Vergebung umgehst, so gehst du auch mit Heilung um. One is just as easy as the other. Eins ist genauso leicht wie das andere. And yet you're going to see tonight. Und heute Abend wirst du sehen. That sickness, dass Krankheit, is not even supposed to be an issue in our life. Noch nicht mal ein Thema in unserem Leben sein sollte. That God actually in Christ, dass Gott tatsächlich in Christus, he made us untouchable, uns unberührbar gemacht hat. That if you could live a sinless life, dass wenn du ein Leben ohne Sünde leben kannst, he also made it available, dann hat das auch für uns möglich gemacht, to live a sickless life too, ein Leben ohne Krankheit zu leben. Because if his life is flowing through me, denn sein Leben fließt durch mich. What could touch me? Was kann mich anrühren? What could touch me and live? Was kann mich anrühren und leben? So I'll ask you the question I asked you in the first session. Also stelle ich dir jetzt die Frage, die ich schon in der ersten Session hatte. And I'm going to ask you this question tonight too. Und heute Abend stelle ich dir die Frage nochmal. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That the only reason these things are happening, dass der einzige Grund, dass diese Dinge geschehen, is because we think it's possible. Darin besteht, dass wir denken, dass es möglich ist. If I'm no longer a slave, wenn ich nicht länger ein Sklave bin, it can't tell me what to do. Dann kann das mir nicht mehr sagen, was ich tun muss. Are you thinking? Denkst du nach? It's really quiet. You're making me nervous. Es ist richtig still hier. Er macht mich nervös. But I see the gears in your head. Aber ich sehe, wie die Zahnräder sich drehen in deinem Kopf. But it's all right here. Aber das ist alles direkt hier. You having died to sin. Du bist der Sünde gestorben. You live for righteousness. Um der Gerechtigkeit zu leben. Come on, right. Gerecht. Connected with him. Verbunden mit ihm. And by his stripes you were healed. Und durch seine Wunden bist du geheilt. That healing flows because of righteousness. Heilung fließt, weil Gerechtigkeit fließt. And even in your mistakes, und selbst in deinen Fehlern, even when you mess up, selbst wenn du versagst, it doesn't change who you are. Verändert das nicht, wer du bist. Because righteousness is your identity. Denn Gerechtigkeit ist deine Identität. So we need to begin to change our mindset on that. Also müssen wir unser Denken ändern. That righteousness, Gerechtigkeit, it not only changed my position with God, verändert nicht nur meinen Stand bei Gott, it also changed my position with the curse, sondern verändert auch meinen Stand gegenüber dem Fluch. It changed my position with the devil. Es verändert meinen Stand gegenüber dem Teufel. That before he told me what to do. Vorher hat mir gesagt, was ich tun soll. But now I tell him what to do. Jetzt sage ich ihm, was tun soll. Too much of the church is scared of the devil. Zu viele Teile der Gemeinde haben Angst vor dem Teufel. And don't realize he's really scared of you. Und sie verstehen dabei nicht, dass tatsächlich Angst hat vor uns. If you know who you are. Wenn du weißt, wer du bist. I'll tell you this one little story and then we'll close till this evening. Ich erzähle jetzt noch diese eine kleine Geschichte und dann machen wir Pause bis zum Abend. So remember last night I told you I was interviewing these witch doctors in Kenya. Erinnert euch, gestern Abend habe ich euch erzählt, wie ich diese Zauberdoktoren in Kenia interviewt habe. So I was talking to this one, he was a former witch doctor. Und jetzt habe ich da mit einem gesprochen, das war ein ehemaliger Zauberdoktor. But he had gotten saved. Aber ist errettet worden. And he was a bishop over 9 churches in Kenya. Und war dann ein Bischof, ein Aufseher über 9 Gemeinden in Kenia. But he was a very high ranking witch doctor for over 30 years. Aber vorher war für circa 30 Jahre ein sehr hochgestellter, hoch angesehener Zauberdoktor. And we were talking about all the things that he would do as far as putting curses on people. Und wir haben darüber gesprochen, was alles getan hat, Flüche auf Menschen zu legen. And I said, what could you do to Christians and churches? Und da habe ich ihn gefragt, was konntest du denn Christen und Gemeinden antun? And he said this. Und hat Folgendes gesagt. He said, when it came to Christians, hat gesagt, wenn es Christen ging, the only Christians that we could do anything to, die einzigen Christen, denen wir etwas antun konnten, were the ones who didn't know who they were. Waren diejenigen, die nicht verstanden hatten, wer sie sind. In other words, they didn't know the authority that they had. Mit anderen Worten, die hatten nicht verstanden die Autorität, die sie haben. They didn't know their identity in Christ. Sie hatten nicht verstanden ihre Identität in Christus. He said, those people, we could do whatever we wanted to. Und sagte, denen konnten wir antun, was immer wir wollten. He said, we could put curses on them. Wir konnten Flüche auf sie legen. He said, we could make them sick. Wir konnten sie krank machen. But it was only the Christians that didn't know who they were. Aber das waren nur die Christen, die nicht verstanden hatten, wer sie sind. And he said, we even found out who the real pastors were and the fake pastors were. Und wir haben dann schnell rausgefunden, wer die echten Pastoren waren und wer die fake Pastoren waren. And said, how did you know that? Und ich sage, wie habt ihr das rausgefunden? He said, well, when we walked into the churches. Hat gesagt, ganz einfach, wenn wir in eine Gemeinde reingegangen sind. He said, the real pastors had fire coming out of their mouths when they preached. Die echten Pastoren hatten Feuer, das aus ihrem Mund kam, als sie predigten. He said, we would see in the spirit realm. Wir konnten in die Welt des Geistes hineinsehen. He said, fire would come out of their mouth. Und wir haben gesehen, wie Feuer aus ihrem Mund kam. He said, they would have a ring of fire around them. Und sie waren umgeben von einem Ring von Feuer. He said, but the fake pastors had no fire. Aber die falschen Pastoren, die hatten kein Feuer. He said, those pastors, we could do whatever we wanted to. Und mit den Pastoren konnten wir machen, was wir wollten. Is it possible many of us are being cheated? Könnte es sein, dass viele von uns betrogen wurden? Because we don't know who we are in Christ. Weil wir nicht wissen, wer wir sind in Christus. Because the moment you begin to find out who you are, in dem Moment, wo du rausfindest, wer du bist, you become unstoppable. Wirst du unstoppbar, unaufhaltsam. My goal in life is this. Mein Lebensziel ist folgendes. You know how there's like most wanted lists. Weißt du, da gibt's diese Listen von den meistgesuchten. Well, I want my name to be number one on the most wanted list in hell. Warum sollte mein Name nicht auf der Nummer 1 sein der meistgesuchten Terroristen auf dem Plakat in der Hölle? I want my name at the top of the list. Ich will, dass mein Name ganz oben auf der Liste steht. Because I'm doing so much. Weil ich so viel tue. Like it should be like this. Es sollte so sein. That when you wake up in the morning. Wenn du morgens aufwachst. Because you know who you are. Weil du weißt, wer du bist in Christus. And you know what you have. Und du weißt, was du hast. That when you wake up in the morning. Dass wenn du morgens aufwachst. All the demons of hell. Dass alle Dämonen der Hölle. They jump up out of their beds. Aus ihren Betten springen. They start ringing the alarms. Den Alarm klingeln. As they get to your battle stations. Und schreien alle auf Gefechtsstation. Because they're up. Er ist aufgestanden. They're awake, they're awake, they're awake. Oh, die ist aufgewacht. It should be that way. So sollte es sein. It should be that way that when we go to sleep at night. Es sollte so sein, dass wenn wir uns abends hinlegen zum Schlafen. Satan and all his little buddies. Dass Satan und all seine kleinen Kumpels. They wipe the sweat off their foreheads. Sich den Schweiß von der Stirn wischen. They sit down and take a break. Sich hinsetzen und eine Pause machen. They try to catch their breath. Und versuchen zu atmen zu kommen. Because they know they've got about 8 hours. Weil sie wissen, sie haben jetzt ungefähr 8 Stunden. Like I don't want to go through this life. Weißt du, ich möchte nicht durch dieses Leben gehen. Because of the sacrifice that Jesus made. Weil Jesus hat ja dieses Opfer gebracht. All he's done for me. Alles was er für all mich getan hat. Me, alles was er in mir getan all he's endeavoring hat. To do through me, alles was er durch mich tun möchte. And me to go through this life. Und jetzt gehe ich durch dieses Leben. And it not make the devil nervous. Und der Teufel wird nicht mal nervös. I don't want to go through this life. Ich möchte nicht durch dieses Leben gehen. And the devil not even think about me. Und der Teufel macht sich nicht mal Gedanken über mich. I want to be on his mind. Ich möchte, dass ich ihm Sorgen mache. I want him to be thinking about Chad all the time. Ich möchte, dass er sich ständig Sorgen macht wegen Chad. And yet people would say, well, you don't want to say that because you know the devil will hear you. Es gibt Leute, die sagen, oh, das würde ich nicht sagen, der Teufel. I want him to hear me. Der könnte dich hören. Ich will, dass er mich hört. Because when you know that you're the master and he's the slave. Wenn nämlich wenn du weißt, dass du der Meister bist und er der Sklave. And he can't touch you. Und er dich nicht anrühren kann. Without your permission. Ohne deine Erlaubnis. What would you be afraid of? Wovor solltest du denn Angst haben? I'm telling you right now, when we get to heaven, ich sag dir eins, wenn wir in den Himmel kommen, when you see the devil for the very first time, du siehst Satan zum ersten Mal, you're gonna cry. Dann wirst du weinen. Because you're gonna be trying to figure out, denn du wirst versuchen, klarzukommen, why you were afraid of that little thing, warum hatte ich Angst vor diesem kleinen your entire life on the earth. Mein ganzes Leben hier auf der Erde. It's gonna be like I was scared of that. Was vor dem hatte ich Angst? I let that run my life. Ich habe erlaubt, dass das hier mein Leben bestimmt. This is why Paul is continually telling you, change the way you think. Deswegen sagt Paulus so ausdrücklich, ändere dein Denken. Set your mind on what's real in heaven. Richte dein Denken auf das, was real ist im Himmel. See things from the realities of the throne. Sieh Dinge von der Realität des Throns aus. That you were raised up with Christ. Dass ihr auferweckt seid mit Christus. You were made to sit down at his own right hand. Und ihr zu seiner Rechten sitzt. And that all things are under your feet. Und dass alles unter deinen Füßen ist. It's time we start getting bold as the church. Es wird Zeit, dass wir als Gemeinde kühn werden. Bold as Christians. Kühn werden als Gläubiger. That we become the lion. Dass wir der Löwe werden. The Bible says that Satan goes about. Weißt du, die Bibel sagt, dass Satan umhergeht. Like a roaring lion. Wie ein brüllender Löwe. And he's looking for who he could devour. Und sucht nach dem, den er verschlingen kann. Notice it says he's looking for the ones he can devour. Bemerke bitte, er sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. He can't just devour anyone and everyone. Das heißt, er kann nicht einfach irgendjemanden verschlingen, wie es ihm gefällt. He's looking for the ones who give him permission. Nein, er sucht nach denjenigen, die ihm Zutritt gewähren, die ihm Erlaubnis geben. He goes about like a lion. Und er geht umher wie ein Löwe. But you and I, we need to become the lion. Aber du und ich, wir müssen zu diesem Löwen werden. We need to be the one that reverses the roles. Wir müssen die Rollen wechseln, ändern. Instead of you being the prey, anstatt dass du zur Beute wirst, of you being the one that's hunted, zu dem, der gejagt wird, you become the hunter, wirst du zum Jäger. Even though I walk through the valley of the shadow of death, und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, I will fear no evil. Fürchte ich kein Unglück. And while I'm there, während ich dort bin, we're gonna cast out devils, treiben wir Dämonen aus, heal the sick, heilen die Kranken, raise the dead, tun die Toten auferwecken, cleanse the lepers, reinigen die Aussätzigen, make the blind to see and the deaf to hear, geben den Blinden ihr Augenlicht und den Tauben ihr Gehör. Why? Because we are the light. Warum? Weil wir das Licht sind. We're the light in the world. Wir sind das Licht der Welt. Because the light is in us. Denn das Licht ist in uns. And darkness cannot overcome the light. Und Krankheit kann das Licht nicht überwältigen. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist dem Herrn. Hallelujah. Go ahead. Hallelujah.